Laut der Meldung des südkoreanischen Senders MBC verhaftete und klagte die Staatsanwaltschaft Südkoreas am 17. April die Ex-Präsidentin Park Geun-hye wegen Verdacht auf Aktienverbrechen wie Annahme von Bestechungsgeldern und Amtsmissbrauch an. Auf der Grundlage der Untersuchungen über die extreme Skandalaffäre seit dem Oktober des Vorjahres reichte die Staatsanwaltschaft beim südkoreanischen Gericht die Materialien über die Verbrechen von Park Geun-hye ein, darunter die Annahme der Bestechungsgelder in Höhe von 43,3 Milliarden Won vom Konzern Samsung und die Sammlung der Gelder von mehr als 10 Milliarden Won durch eine Stiftung, die ihre Anhänger und die Großunternehmer widerrechtlich gegründet hatten. So muss Park Geun-hye, die dem Gericht überwiesen wurde, in einer Zelle des Gefängnisses Seoul auf das endgültige Urteil über sie warten. Und die südkoreanische Zeitung Hangyore vom 18. April brachte einen Leitartikel mit dem Titel »Die Arretierung von Park Geun-hye, nun beginnen die Verurteilung und die Abrechnung«.